Paragraph 56, Übung 8. Verwandeln Sie im folgenden Text die direkte in die indirekte Rede und umgekehrt. Machen Sie diese Übung zuerst in Ihrem Heft und vergleichen Sie dann mit der Kassette. Totgefragt. Auf einem Dampfer, der von Hamburg nach Helgoland fuhr, wendete sich eine Dame an den Kapitän und fragte, ob er der Kapitän sei. Der Kapitän sagte ja. Die Dame fragte, ob es eigentlich gefährlich auf See sei. Der Kapitän antwortete, nein, zurzeit nicht. Es ist ja beinahe windstill. Da wird wohl keiner seekrank. Das meine Sie auch nicht, entgegnete die Dame. Sie meine nur wegen der Seeminen. Der Kapitän sagte, da ist nichts zu befürchten. Die sind alle längst weggeräumt. Aber wenn sich nun mal eine versteckt habe, fragte die Dame. Der Kapitän entgegnete, das kann sie nicht. Die Minen bleiben immer an der Wasseroberfläche und auch die allerletzten sind längst entdeckt und vernichtet worden. Da können Sie ganz beruhigt sein. Sie sagte, er sei ja ein Fachmann. Sicher fahre er schon lange auf dieser Strecke. Er sagte, ich fahre schon 4 Jahre. Sie war überrascht, dass er schon so lange fährt und fragte, wie der Kapitän geheißen habe, der früher auf diesem Schiff gefahren sei. Es sei so ein großer Blonder gewesen. Der Kapitän antwortete, dass sein Name Albers gewesen sei. Sie erwiderte, daran könne sie sich noch gut erinnern und fragte, ob er noch lebe. Der Kapitän verneinte bedauernd. Nein, Albers ist schon lange tot. Die Dame meinte, das sei schade und fragte, woran er denn gestorben sei. Die Reisenden haben ihn tot gefragt, entgegnete der Kapitän und ließ die erstaunte Dame stehen.